In Wedekinds Pariser Tagebuch fällt auf, wie oft die Bezeichnung Tier fällt, wenn von einer Frau die Rede ist. Wedekinds weiblicher Umgang scheint sich in diesen Jahren von 1892 bis Anfang 1894 vorwiegend auf Pariser Kokotten konzentriert zu haben. Immer wieder wird die eine oder andere als kleines hübsches Tier oder als kleines dickes blaues Schwein bezeichnet. So offenherzig, wie er seine und der Dirnen erotische Praktiken schildert, so erwähnt er auch, dass er einmal nach einem 12-jährigen Mädchen Ausschau hält, als besondere Delikatesse. Auf den Champs-Élysées kommt ihm erstmals die Idee zu einer Schauertragödie. Gemeint ist die Büchse der Pandora. Ein halbes Jahr später hat er den ersten Akt seiner Astarte fertiggeschrieben. Der Name der babylonischen Göttin fällt nur einmal in seinem Tagebuch. Legt jedoch nahe, dass Wedekind die Absicht hatte, Lulu in die Nähe der großen Göttin zu rücken. Also doch Lilith. Aber was versteht Wedekind unter der großen Göttin? Wie viele patriarchale Männer offenbar nur die große Dirne. Seine erotischen Eskapaden, genauer die dabei erzielten Orgasmen, nennt er gelegentlich scherzhaft seine Opfer auf dem Altar der Göttin.